Radar, LBO, meine Crew bringen neue Stories wie beim Ausschlagen von ne Buch. Ey, und ich weiß, das letzte Tape ist ne Weile her, doch ich bring den Scheiß so nice, ain't my wert. Low budget doors, ne Pop, Smoke und Smooth. Ey, pick es in dein Kopf, hab Bock auf den Groove. Und sag es deinen Freunden, ey, sag es deinen Leuten, ey, der Smoke ist back, Dicker, ich kann es bezeugen. Schreibe Reime wie ein Irrer, um euch Texte da zu bieten. Mach die Scheiße schon seit Jahren, weil ich flexe hart aus Liebe. Und es ist nur das Intro, wo ich keine widerspiegle. Bleibe weiterhin so real, weil ich immer reflektiere. Habe Ziele, habe Träume, doch sie bleiben weiter Schäume. Bleibe weiter realistisch, werfe Perlen vor die Säue. Und jetzt genieß den Beat, ey, fühl dich einfach frei. Genieß den letzten Teil, Lyric Barrier 3.